Menschen über die Erde hin zu vermehren begangen und in Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön die Menschen Töchter waren. Sie nahmen sich von ihnen Frauen, wie es ihnen gefiel. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist. Daher soll seine Lebenszeit 120 Jahre betragen. In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen, und auch später noch, nachdem sie die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alle Sinne und Trachten seines Herzens immer noch böse waren. Heute ist dem Herrn auf der Erde den Menschen gemacht zu haben. Und es tat seinem Herzen weh. Es tat ihm weh. Der Herr sagte: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es freut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade im Auge des Herrn. Sinnflut, Sinnflut, liebe die Bosheit des Menschen. Die Bosheit des Menschen. Sorry.